Und unter uns gibt es Rechtschaffene und unter uns gibt es solche, die weniger rechtschaffen sind. Wir sind getrennte in Wege. In gefolgt.